Erster geht durch die Straßen Jerusalems. Schaut euch um und sucht. Findet ihr jemanden, der gerecht ist und ehrlich handelt? Dann werde ich der Stadt verzeihen. Zweiter, sie sagen, so wahr Jahwe lebt. Aber sie schwören dabei falsch. Dritter, Jahwe, du suchst nach Ehrlichkeit. Du hast sie bestraft, aber sie fühlten keinen Schmerz. Du hast sie vernichtet, aber sie wollten nicht lernen. Sie waren sehr stur und wollten sich nicht ändern. Vierter, ich dachte, das sind nur einfache Leute. Sie handeln dumm. Sie kennen Jahwes Weg nicht. Sie wissen nicht, was ihr Gott will. Fünfter, ich will zu den wichtigen Leuten gehen und mit ihnen sprechen. Sie kennen Jahwes Weg. Sie wissen, was ihr Gott will. Aber auch sie haben sich von Gott abgewandt. Sie haben seine Regeln gebrochen. Sechster, darum wird ein Löwe aus dem Wald sie töten. Ein Wolf aus der Steppe wird sie angreifen. Ein Leopard wartet vor ihren Städten. Wer herauskommt, wird zerrissen. Sie haben oft gesündigt. Sie waren Gott sehr untreu. Siebter, warum soll ich dir verzeihen? Deine Kinder haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern geschworen. Ich gab ihnen genug zu essen. Aber sie waren untreu. Sie gingen in Scharen zu Prostituierten. Achter, sie waren wie gut genährte Pferde. Sie liefen herum. Jeder wollte die Frau des anderen. Neunter, soll ich solche Menschen nicht bestrafen? Das sagt Jahwe. Soll ich mich an so einem Volk nicht rächen? Zehnter, geht auf ihre Mauern und zerstört sie. Aber vernichtet sie nicht ganz. Entfernt ihre Zweige. Sie gehören nicht zu Jahwe. Elfter, das Volk Israel und das Volk Juda waren mir sehr untreu. Das sagt Jahwe. Zwölfter, sie haben Jahwe verleugnet. Sie sagten, er ist es nicht. Sie sagten, uns wird nichts Schlimmes passieren. Wir werden keinen Krieg und keinen Hunger erleben. Dreizehnter, die Propheten sind nur wie Wind. Gottes Wort ist nicht in ihnen. So soll es ihnen selbst ergehen. 14. Darum sagt Jahwe, der Gott der Armeen, ihr habt so gesprochen. Darum mache ich meine Worte in deinem Mund zu Feuer. Dieses Feuer wird das Volk wie Holz verbrennen. 15. Ich werde ein Volk von weit her gegen euch, Volk Israel, schicken. Das sagt Jahwe. Es ist ein starkes, altes Volk. Ihr kennt ihre Sprache nicht. Ihr versteht nicht, was sie sagen. 16. Ihre Pfeile sind wie ein offenes Grab. Sie sind alle starke Kämpfer. 17. Sie werden deine Ernte und dein Brot essen. Sie werden deine Söhne und Töchter töten. Sie werden deine Schafe und Rinder essen. Sie werden deine Weinstöcke und Feigenbäume zerstören. Sie werden deine starken Städte mit dem Schwert zerstören. Du hast dich auf diese Städte verlassen. 18. Aber auch in dieser Zeit sagt Jahwe, ich werde euch nicht ganz vernichten. 19. Wenn ihr dann fragt, warum hat Jahwe, unser Gott, uns das alles angetan? Dann sollst du ihnen sagen, ihr habt mich verlassen. Ihr habt fremden Göttern in eurem Land gedient. Darum werdet ihr Sklaven von Fremden sein. Das wird in einem Land sein, das euch nicht gehört. 20. Sagt das dem Volk Jakob. Ruft es in Juda aus. 21. Hört das, ihr dummes Volk, das nichts versteht. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. 22. Wollt ihr mich nicht fürchten? Das sagt Jahwe. Wollt ihr nicht vor mir zittern? Ich habe dem Meer eine Grenze gesetzt. Es ist eine Düne, die es nicht überschreiten darf. Diese Grenze bleibt für immer. Die Wellen schlagen dagegen. Aber sie sind machtlos. Sie können die Grenze nicht überschreiten. 23. Aber dieses Volk ist stur und widerspenstig. Sie haben sich von mir abgewandt. Sie sind ihren eigenen Weg gegangen. 24. Sie dachten nicht, wir sollten Jahwe, unseren Gott, fürchten. Er gibt uns den Regen zur richtigen Zeit. Er gibt den frühen und den späten Regen. Er hält die festen Zeiten der Ernte für uns ein. Das ist gut für uns. 25. Eure Fehler haben das alles verhindert. Eure Sünden haben euch den Segen genommen. 26. Es gibt böse Menschen in meinem Volk. Sie lauern wie Vogelfänger. Sie stellen Fallen, um Menschen zu fangen. 27. Ihre Häuser sind voll von unrechtmäßigem Gewinn, wie ein Korb voll Vögel. So sind sie reich und mächtig geworden. 28. Sie sind fett und glänzend geworden. Sie reden viel Böses. Sie helfen Waisen nicht, ihr Recht zu bekommen. Sie helfen armen Menschen nicht zu ihrem Recht. 29. Soll ich solche Menschen nicht bestrafen? Das sagt Jahwe. Soll ich mich an so einem Volk nicht rächen? 30. Schreckliche Dinge sind im Land passiert. 31. Die Propheten sagen Lügen. Die Priester arbeiten mit ihnen zusammen. Und mein Volk mag das so. Was werdet ihr tun, wenn das Ende kommt?